Aus Anlass des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg brachte die pakistanische Zeitung Election Times einen Beitrag unter der Überschrift »Die Tradition des Sieges in der TVJK und dessen Geheimnis«. Darin stellte sie ausführlich vor, dass die Tradition des stolzen Sieges Koreas von den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il geschaffen und glänzend fortgesetzt worden sei. Obwohl die feindlichen Kräfte einschließlich der USA wie besessen versuchen, die TVJK zu erdrosseln, so im Beitrag, errichtete das koreanische Volk unter der Führung von Kim Jong-un wunderbare Bauwerke hintereinander. Das Geheimnis des Sieges Koreas besteht erstens in der Führung vom hervorragenden Staatsführer und zweitens in der Kraft des Volkes.